Das ist Scheindigitalisierung. Und deswegen ist die offizielle OZG-Bilanz massiv geschönt. Derzeit werden zwar in den 11.000 deutschen Kommunen viele hübsche digitale Fassaden in Form einer Website errichtet, BürgerInnen können hier mitunter Daten halbwegs digital abgeben, doch dahinter läuft alles analog, wie immer. Und wie vor 100 Jahren sammelt sich der Staub auf den Aktenbergen. Die Schönfärberei geht noch weiter. Beim Digitalisierungsprogramm föderal reicht es, dass eine bestimmte Leistung in einer einzigen Kommune des Landes online erledigt werden kann. Im OZG-Dashboard wird diese Behördendienstleistung dann als online verfügbar deklariert, als könnten BürgerInnen in der ganzen Republik sie nutzen. Wegen solcher Tricks ist die Sicht auf den realen Stand der Digitalisierung völlig verzerrt. Dadurch werden Prozesse, die grundlegend reformiert werden müssten, beispielsweise durch Umstellung von Papier auf elektronische Akten, von den Zuständigen oft gar nicht als Problem erkannt. Ein realistisches Bild der deutschen Verwaltungsdigitalisierung zeichnete hingegen Ende 2021 der Bundesrechnungshof. Die PrüferInnen werteten den damaligen Fortschritt bei der Digitalisierung durch das OZG aus, und zwar auf Basis der tatsächlich erbrachten Verwaltungsleistungen. Dabei kamen sie zu einem wesentlich schlechteren Ergebnis als das Innenministerium. Von den mehr als 1.500 Einzelleistungen, aus denen die 115 priorisierten Leistungen des Digitalisierungsprogramms Bund herausgepickt wurden, hatten lediglich 58, das sind knapp 4%, den Reifegrad 3 erreicht und waren damit nach Auffassung des Rechnungshofs OZG-konform und vollständig digitalisiert. Weitere 16% hatten zumindest Reifegrad 2 und waren damit wenigstens ansatzweise online verfügbar. Ein Fünftel war also quasi andigitalisiert, sprich mit digitalen Fassaden aufgehübscht. Kontrastiert man das mit den ambitionierten Zielen des OZG, bis Ende 2022 hätten alle im OZG definierten Leistungen digitalisiert sein sollen, stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Ziel klar verfehlt. Resümiert frustriert das Institut der deutschen Wirtschaft. Und die nächste Pleite ist schon in Sichtweite. Bis zum 12. Dezember 2023 müssen EU-Staaten die Single Digital Gateway Verordnung SDG umsetzen. Die verlangt recht ehrgeizige Digitalisierungsschritte, berichtet Heise Online. So soll etwa ein französischer Staatsbürger seinen Wohnsitz innerhalb Deutschlands online ummelden können oder ein Deutscher in Frankreich online ein Gewerbe registrieren können. Das wird Deutschland wahrscheinlich nicht schaffen. Anders als beim OZG drohen hier aber empfindliche Geldstrafen durch die EU. Die Papierwirtschaft zermürbt Angestellte und BürgerInnen. Nicht nur die geduldige Frau Hollenbach im Rathaus tippt stundenlang Daten ab und druckt Dokumente aus, die gleich darauf ein Stockwerk höher wieder eingescannt werden. Die Behörden in ganz Deutschland sind bevölkert von Menschen, die jeden Tag überflüssige Arbeiten ausführen. Und die mangelnde Digitalisierung zwingt BürgerInnen, dasselbe zu tun. Bevor der Verwaltungsmitarbeiter Lukas Haas aus Borna ins Straßenbauamt wechselte, arbeitete er für das Jobcenter. Dort hat er immer wieder erlebt, was fehlende Digitalisierung und fehlende Standards für BürgerInnen bedeuten, etwa wenn sie vom Arbeitslosengeld I ins Arbeitslosengeld II wechseln, ehemals Hartz IV, heute Bürgergeld. Für das Arbeitslosengeld I ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig. Bürgergeld muss in der Regel beim Jobcenter der Kommune beantragt werden. Es überrascht wenig, dass auch zwischen den Systemen dieser zuständigen Stellen nur hier und da ein Datenaustausch stattfindet. Wer Bürgergeld beantragen möchte, muss daher selbst all die Unterlagen ein weiteres Mal vorlegen, die seit dem Antrag auf Arbeitslosengeld I bereits von einer staatlichen Behörde verifiziert vorliegen. Klar, die nötigen Unterlagen decken sich nicht 1:1, aber es wäre eigentlich selbstverständlich, dass der ALG-I-Datensatz übermittelt werden kann, damit zumindest die Daten schon mal vorliegen, die vor 1-2 Jahren bereits eingereicht wurden. Wer Bürgergeld beantragen muss, hat ohnehin genug Sorgen und Stress. Da wäre ein effizienter Verwaltungsprozess eine große Entlastung. Stattdessen müssen diese Menschen wieder loslaufen und all die Papiere erneut zusammentragen, die in einer anderen Behörde längst vorhanden sind.